Es ist 8 Uhr. WDR aktuell. Die Nachrichten mit Sebastian Ehl. Guten Morgen. Die schwarz-gelbe Landesregierung will heute beim Thema Kinderbetreuung einen Schritt vorankommen. Der Nordrhein-Westfälische Landtag entscheidet über das Rettungspaket für Kitas. CDU und FDP wollen in den nächsten 2 Jahren zusätzlich 500 Millionen Euro investieren. Christine Langner, WDR aktuell. Mit dem Geld will die schwarz-gelbe Landesregierung Kitas unterstützen, deren Träger Finanzprobleme haben, um zu verhindern, dass Einrichtungen schließen müssen. Betroffen sind landesweit rund 9.600 Kitas. Das Geld soll zum Beispiel in aufgeschobene Gebäudesanierungen fließen oder in die Betreuung. Eine Stadt wie Köln zum Beispiel bekäme aus dem Rettungspaket rund 40 Millionen Euro. Schon jetzt zahlen die Kommunen in NRW jedes Jahr rund 200 Millionen Euro extra an Träger von Kindergärten. Die Sondierer über eine Jamaika-Koalition auf Bundesebene erklären weiter, sich in vielen Punkten nicht einig zu sein. Vor der entscheidenden Runde heute, nach fast 4 Wochen. Inzwischen gibt es Kritik am Gesprächsklima. CSU-Landesgruppenchef Dobrindt kritisierte erneut die seiner Ansicht nach starre Haltung der Grünen bei einigen Themen. Es ist Aufgabe der Grünen, mal darüber nachzudenken, dass man diese Uraltforderungen aus der grünen Mottenkiste im Bereich der Mobilität über Bord wirft. Grünen-Politiker Kretschmann wirft hingegen vor allem der CSU vor, die Verhandlungen zu torpedieren. Ich werde den Verdacht nicht los, dass diese Herren das gar nicht wollen, dass hier konstruktiv und erfolgreich verhandelt wird. Dann sollen sie es sagen. Als strittige Verhandlungspunkte bei Schwarz-Gelb-Grün werden derzeit noch alle wichtigen Themen genannt, unter anderem das Klima und die Migration. Das Auktionshaus Christie's hat bei der Versteigerung eines Gemäldes von Leonardo da Vinci eine Rekordsumme erzielt. Ein bisher unbekannter Bieter sicherte sich das Kunstwerk für etwas über 450 Millionen US-Dollar. Georg Schwarte, WDR New York. 19 Minuten dauerte es, dann hatte der internationale Kunstmarkt seine Sensation. Salvator Mundi, die Jesus-Darstellung, galt lange als verschollen, wurde noch 1956 als billige Kopie, damals für 50 Pfund versteigert. 61 Jahre später erzielte das Werk die höchste jemals auf einer Auktion für Kunst bezahlte Summe. Es ist laut Auktionshaus Christie's das letzte bekannte Gemälde des Künstlers, das sich in Privatbesitz befand. Jetzt weitere Meldungen im Überblick. Für die 700.000 Mitarbeiter in der Metallindustrie in Nordrhein-Westfalen beginnen heute die Tarifverhandlungen. Die Gewerkschaften fordern 6% mehr Lohn und ein Recht auf kürzere Arbeitszeiten. Die Arbeitgeber sprechen von utopischen Vorstellungen. Der Millionenverlust der Documenta wurde ausschließlich am Standort Athen eingefahren. Die Stadt Kassel hat nach einer Aufsichtsratssitzung mitgeteilt, dass dort die Budgets überzogen wurden. Die Folge: ein Defizit von mehr als 5 Millionen Euro. Für die Fußball-Weltmeisterschaft nächstes Jahr in Russland stehen jetzt alle Teilnehmer fest. Als letztes Team qualifizierte sich Peru, und zwar durch einen 2:0-Sieg im entscheidenden Playoff-Spiel gegen Neuseeland. WDR aktuell. Aus der Region. In Duisburg endet heute Abend die Testphase des Alkoholverbots in der Einkaufsstraße. Die Stadt hatte es vor einem halben Jahr eingeführt. Grund waren Beschwerden von Einzelhändlern über die Trinkerszene. Benjamin Sartori, WDR Duisburg. Aus Sicht der Stadt Duisburg und auch einigen Ladenbetreibern hat das Alkoholverbot gewirkt. Die Trinkerszene halte sich nun woanders auf. Genau das kritisiert die Arbeiterwohlfahrt. Die Alkoholiker seien nur verdrängt worden. Das sieht auch eine Duisburgerin so, die Klage gegen das Alkoholverbot eingereicht hat. Nach Überzeugung ihres Anwalts konnte die Stadt auch nicht belegen, dass die Sicherheit in der Einkaufsstraße jemals gefährdet war. Und das Wetter in Nordrhein-Westfalen. Am Anfang kann es noch ein bisschen Sonnenschein geben. Später entwickelt sich das Ganze dann mehr in Richtung neblig und trüb. Dazu kann aus dichten Wolken auch mal ein Schauer fallen. Die Höchsttemperaturen liegen bei 9 Grad in Minden. Lünen und Düsseldorf können auf 10 Grad kommen. Morgen geht's in Sauerland und Eifel mit Regen los. Später dann im ganzen Land mehr Sonne als Wolken und wieder recht milde 8 bis 11 Grad. Das Wochenende sieht dann durchwachsen aus mit Nieselregen, im Hochsauerland auch mit Schnee und insgesamt sehr viel kälter. Das war WDR aktuell. Und hier ist WDR 4 um kurz nach 8. Eine beliebte Zeit für besonders lange Staus. Sebastian, wie viel ist los in Nordrhein-Westfalen? Ganz schön viel. 232 Kilometer Staus und Stocken insgesamt. Hier ist alles ab 9 Kilometern. Die A3 Köln Richtung Oberhausen ist zwischen Kreuz Ratingen Ost und Kreuz Breitscheid nach einem Lastwagenunfall voraussichtlich für mehrere Stunden gesperrt. Zurzeit 6 Kilometer Stau. Bitte weichen Sie über die A44 und die A52 bis zum Kreuz Breitscheid aus. A40 Duisburg Richtung Essen zwischen Mülheim-Stürum und Essen-Zentrum. 10 Kilometer Stau, es gibt Bauarbeiten, eine Spur ist frei, eine Stunde dauert's. A42 Kamp-Lindfort Richtung Dortmund zwischen Essen-Altenessen und Herne-Krange. 10 Kilometer stockend, gut 20 Minuten. Mehr als eine halbe Stunde auf der A46 Wuppertal Richtung Düsseldorf. Zwischen Hahn-Ost und Dreieck Düsseldorf-Süd 10 Kilometer Stau. A46 Heinsberg Richtung Düsseldorf, zwischen Jüchen und Kreuz Neuss-West, 9 Kilometer stockend, 20 Minuten plus. A57 Nimwegen Richtung Köln, zwischen Kreuz Moers und Kreuz Meerbusch, 15 Kilometer stockend wegen Bergungsarbeiten, gute halbe Stunde. Etwa eine Stunde auf der A59 Dienstlaken Richtung Duisburg, zwischen Duisburg-Walsum und Kreuz Duisburg, 9 Kilometer Stau. Und A61 Mönchengladbach Richtung Koblenz, zwischen Betzburg und Kreuz Kerpen, Unfall 9 Kilometer Stau, dreiviertel Stunde. Kommen Sie gut an. WDR 4, mein Morgen. Mit Heike Knispel und Bastian Bender. Ja, schönen guten Morgen. Und welcher Tag ist? Genau, Donnerstag. Und Tag der Philosophie. Und da hören wir uns die schlauen Sprüche an. Auch von Figuren, ja, die man erstmal nicht erwartet. Wie zum Beispiel Drachenfrau Malzahn aus der Augsburger Puppenkiste. Kinder müssen lernen. Lernen, lernen. Oh, und mein Kollege guckt gerade etwas, ja, schissig, traurig. Vor der Mahlzeit hatte ich als Kind schon Schisse, ehrlich, die hat mich an meine Grundschullehrerin erinnert. Aber keine Angst, Frau Mahlzeit kann kein Feuer spucken, die ist aus Pappe. Und jetzt müssen wir senden, senden, senden. WDR 4, meine Lieblingshits für das Ruhrgebiet und das Rheinland. She's crazy like a fool. WDR 4. Summer nights, when the moon shines bright, feeling love forever. And the heat is on, when the daylight's gone, still happy together. There's just one more thing I'd like to add. She's the greatest love I've ever had. Fly on the wings. Time goes by, there's a lot to try, and I'm feeling lucky. In the softest sand, smiling hand in hand, love is all around me. There's just one more thing I'd like to add. She's the greatest love I've ever had. Fly on the wings. Fly, baby, fly. Reach in the stars above. Touch in the sky. Fly on the wings of love. Fly, baby, fly. Reach in the stars above. Touch in the sky. Brothers bei WDR 4 am Donnerstag. Unsere Gewinner, die stehen fest. 4 WDR 4-Hörer fahren heute Vormittag plus Begleitung nach Berlin, ziehen sich im Hotel um, schreiten über den roten Teppich und sitzen dann bei der Bambi-Preisverleihung neben den Stars. Was für ein aufregender Tag. Auf den freut sich auch Alexandra Bollmann aus Gronau. Und als sie von ihrem Glück erfahren hat, da war sie auch so ein bisschen schockiert und hat sich gefragt, was zieht man eigentlich an, wenn man an einem Tag Hugh Jackman, Peter Maffay, Dieter Hallervorden und Wladimir Klitschko trifft? Tja, jetzt hat sie die Antwort hoffentlich gefunden. Um 9:30 geht der Zug. Guten Morgen, Alexandra. Guten Morgen, Heike. Ist die Kleiderfrage denn jetzt geklärt? Ja, nach einigem Wühlen durch meinen Kleiderschrank von links nach rechts und von rechts nach links habe ich dann doch ein kleines schwarzes Cocktailkleid, was es dann jetzt heute Abend werden wird. Wow, und wenn Sie dann in diesem schicken kleinen schwarzen Cocktailkleid da stehen und Peter Maffay läuft zum Beispiel an Ihnen vorbei, sind Sie so ein Selfie-Typ oder wollen Sie keine Fotos machen und einfach genießen? Nein, unbedingt. Also auf jeden Fall, was man an Fotos halt eben dann kriegen kann, unter anderem eben von Peter Maffay, von Wladimir Klitschko, von Hugh Jackman, wenn es gut läuft, dann auch. Unseren Selfie-Stick haben wir auch schon rausgekramt, also von daher auf jeden Fall Fotos und die Verleihung dann nachher genießen. Kleiner Tipp, Klitschko und Maffay niemals auf ein Foto, weil Maffay ist ungefähr einen Meter groß und Klitschko ungefähr 3 Meter. Das sieht total bescheuert aus. Ich denke, das wird sich auch kaum ergeben, aber ne, hübsch nacheinander. Sie sind ja nicht alleine da, Ihr Mann darf mit. Wie schlimm findet er das, dass er sich einen Anzug anziehen muss und über einen roten Teppich laufen? Inzwischen findet das nicht mehr schlimm. Der war, glaube ich, eher noch geschockt, was die Kleiderwahl anging, als ich. Aber inzwischen freut er sich genauso und ja, wird toll. Eine Kollegin von mir hat gesagt, Preisverleihungen, die dauern immer ziemlich lange. Sie versteckt immer einen Müsli-Riegel in der Handtasche. Vielleicht so als kleiner Tipp, falls bei Ihnen auch mal der kleine Hunger kommt. Den Gedanken hatte ich in der Tat auch schon. Also eher noch irgendwie Richtung, kann ich eine kleine Flasche Wasser oder irgendwie was mitnehmen? Also von daher, aber auch Essen ist nicht unwichtig. Von daher, danke für den Tipp. Alexandra Bollmann aus Gronau, die fährt gleich nach Berlin und läuft dann heute Abend über den roten Teppich. Viel Spaß beim Bambi. Dankeschön. Und morgen früh wecken wir Sie und fragen, wie es war. Okay, ich freue mich drauf. Und wenn Sie eine Kamera sehen, bitte frenetisch winken, weil wir gucken zu im Fernsehen. Alles klar, werde ich tun. Das fordern schon ganz viele. Von daher werde ich da winken und freundlich gucken, was das Zeug hält. WDR 4. WDR 4 am Tag der Philosophie und wir gucken, wo helfen uns Sinnsprüche im Leben, also Alltagsphilosophie. Ja, denn offenbar gibt es ein großes Bedürfnis nach Antworten auf die Fragen des Lebens, damit auch ein Bedürfnis nach Philosophie, wenn sie verständlich rübergebracht wird. Ja, und das schafft bei uns im Land, glaube ich, niemand so erfolgreich wie Richard David Precht. Kommt aus Solingen, seines Zeichens Philosoph, Bestsellerautor und gern gesehener Talkshow-Gast zu allen Themen. Hört man ihm auch gerne länger zu, er kann aber auch kurz, zum Beispiel zum Thema Glück, da sagt er: Glück gehört zu jenen Sachen in der Welt, deren Qualität sich nicht allein nach der Quantität bemisst. Das ganze Glück ist immer mehr als die Summe seiner Teile. Ja, und der glückliche Precht ist als Ganzes auch mehr als die Summe seiner Teile. Auch wenn man nicht genau weiß, wie viele Teile es denn sind. Ja, sein philosophisches Buch Wer bin ich? Und wenn ja, wie viele? Das stürmte im Februar 2008 auf den ersten Platz der Spiegel-Bestsellerliste und blieb da bis Oktober 2012. Damit hält Precht den Langzeitrekord. Monday morning feels so bad. Everybody seems to nag me. Coming Tuesday, I feel better. Even my old man looks good. Wednesday just don't go. Ein WDR-4-Lieblingshit aus den 70ern. I heard you on the wireless back in 52, lying awake intently tuning in on you. If I was young, it didn't stop you coming through. Video killed the radio star. 3 vor halb 9, jetzt Milo bei WDR 4. Der sagt über sich, im Flirten bin ich eine totale Niete. Ja, muss er ja auch nicht, soll singen. She work it, girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about the dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, don't crazy face it. She's so much more than you used to. Knows just how to move to seduce you. She's gonna do the right thing, touch the right spot, dance in your lap till you're ready to pop. She's always ready when you want it. She want it like an info, the info. Show you where to meet her on the late night till daylight. The club jumping if you want a good time. She's gonna give you what you want. Baby, it's a new age. You like my new craze. Let's get together, maybe we can start a new phase. The smoke's got the club all hazy. Spotlights don't do you justice, baby. Why don't you come over here? You got me saying, ayo. I'm tired of using technology. Why don't you sit down on top of me? Ayo. I'm tired of using technology. I need you right in front of me. Plain to see just how it be on me. Backstroke and sweat soaking all into my set sheets. But you ready to ride, I'm ready to roll. I'll be in this bitch till the club close. What should I do in all fours? Now that shit you begin to law. Different style, different move. Damn, I like the way you move. Girl, you got me thinking about all the things I do to you. Let's get it popping, shorty. We can switch positions from the couch to the counters of my kitchen. Baby, it's a new age. You like my new craze. Let's get together, maybe we can start a new phase. The smoke's up the club all hazy. Spotlights don't do you justice, baby. Why don't you come over here? You got me saying, ayo. I'm tired of using technology. Why don't you sit down on top of me? Ayo. I'm tired of using technology. I need you right in front of me. Ooh, she won't sit. Ooh, she won't sit. She won't sit. I gotta give it to her. She won't sit. She won't sit. She won't sit. I gotta give it to her. Aktuell. Um 8.30 Uhr mit Sebastian Ehl. Guten Morgen. Die schwarz-gelbe Landesregierung will heute beim Thema Kinderbetreuung einen Schritt vorankommen. Der Landtag entscheidet über das Rettungspaket für Kitas. CDU und FDP wollen in den nächsten 2 Jahren zusätzlich 500 Millionen Euro investieren. Die Sondierungsgespräche zu einer möglichen Jamaika-Koalition im Bund gehen in die wohl entscheidende Phase. Union, FDP und Grüne hatten sich zum Ziel gesetzt, die Vorverhandlungen bis heute abzuschließen. Voraussichtlich wird auf die Parteien wegen noch vieler offener Streitpunkte aber eine lange Nachtsitzung zukommen. Im Fall des in einer Dessauer Polizeizelle verbrannten Asylbewerbers Uri Jalloh sind neue Details bekannt geworden. Das ARD-Magazin Monitor zitiert aus Ermittlungsakten, aus denen hervorgehe, dass der Mann 2005 wahrscheinlich getötet wurde. Demnach kommen mehrere Gutachter zu dem Schluss, dass ein Tod durch Fremdeinwirkung wahrscheinlicher ist als die These, Jalloh habe sich selbst angezündet. In New York hat jemand ein Gemälde für 450 Millionen US-Dollar ersteigert. Es ist das letzte bekannte Bild von Leonardo da Vinci, das bisher noch in Privatbesitz war. Mit den 450 Millionen gilt es jetzt als bisher teuerstes versteigertes Kunstwerk. Das war WDR aktuell. Und hier ist WDR 4 um kurz nach 8:30. Immer noch sehr viel los. Bastian hat die Staus ab 8 Kilometer. Genau. A2 Hannover Richtung Dortmund zwischen Oelde und Hamm-Üntrop. Ein Unfall, 9 Kilometer Stau, da ist nur eine Spur frei, dauert etwa eine Dreiviertelstunde länger. Die A3 Köln Richtung Oberhausen ist zwischen Kreuz Ratingen Ost und Kreuz Breitscheid nach einem Lastwagenunfall voraussichtlich für mehrere Stunden gesperrt. Zurzeit mehr als 10 Kilometer Stau ab dem Kreuz Hilden und bitte, wenn es irgendwie geht, weichen Sie so weit wie möglich da aus. A4 Olpe Richtung Köln zwischen Untereschbach und Riefrath, 9 Kilometer stockender Verkehr, halbe Stunde. A40 Duisburg Richtung Essen zwischen Mülheim-Stürum und Essen Zentrum. 10 Kilometer Stau, es gibt Bauarbeiten, eine Spur ist frei, dauert ungefähr eine Stunde. A46 Wuppertal Richtung Düsseldorf, zwischen Hahn Ost und Dreieck Düsseldorf Süd. 10 Kilometer Stau, gute halbe Stunde stehen sie hier. Dann A46 Heinsberg Richtung Düsseldorf, zwischen Jüchen und Kreuz Neuss West. 9 Kilometer stockender Verkehr, 20 Minuten. Mehr als 20 Minuten auf der A57 Nimwegen Richtung Köln zwischen Kreuz Mörs und Krefeld-Oppum. Ein Unfall, 10 Kilometer stockend. Und A61 Mönchengladbach Richtung Koblenz zwischen Bettburg und Kreuz Kerpen. Unfall, 10 Kilometer Stau. Halbe Stunde dauert's hier. In Berlin wird ja heute Abend der Bambi verliehen. 8 WDR4-Hörer dürfen hin, inklusive rotem Teppich. Und ich schätze mal, da werden die Beine im kleinen Schwarzen kalt, oder? Ja, 7 Grad wird es in Berlin geben, kurz bevor die Preisverleihung beginnt. Bisschen Wind dazu, aber weniger Wolken als bei uns. Das wäre jetzt genau meine nächste Frage gewesen. Das Wetter ist heute wieder trüb, oder was? Heute bis 12 Grad bei uns im Ruhrgebiet und Rheinland. Dazu nur wenig Regen, aber eben trüb. Jetzt haben wir 6 Grad in Wuppertal, Gelsenkirchen 7 und Nettetal 8. Und wie geht's dann weiter, wenn du nicht nett bist, hole ich Frau Mahlzein. Ja, dann bin ich mal besser nett und sage, der Tag morgen startet zwar mit Regen, aber dann kommt die Sonne und scheint ziemlich lange am Stück. Aber leider am Wochenende, gerade am Samstag, gibt's schon wieder Regen, im Hochsauerland sogar Schnee. Ja, wir sind's, Knispel und Bänder, und machen uns den Tag trotzdem schön. Was soll man machen? Ja. WDR 4, mein Radio für Nordrhein-Westfalen. You fall, you'll never have to ask me. WDR 4. Meine Lieblingshits. Bis vorne an der Ecke meine große Jacke teilen. Der Himmel wird schon morgen rot, doch du willst noch nicht schlafen. Ich hole uns die alten Räder und wir fahren zum Hafen. Ich lass für dich das Licht an, obwohl's mir zu hell ist. Ich höre mit dir Platten, die ich nicht mag. Ich bin für dich leise, wenn du zu laut bist. Renn für dich zum Kiosk, ob Nacht oder Tag. Ich lass für dich das Licht an, obwohl's mir zu hell ist. Ich schaue mir Bands an, die ich nicht mag. Ich gehe mit dir in die schlimmsten Schnulzen. Ist mir alles egal, Hauptsache du bist da. Ich würde meine Lieblingsplatte sofort für dich verbrennen. Und wenn es für dich wichtig ist, bis nach Barcelona trampen. Die Morgenluft ist viel zu kalt und ich werde langsam heiser. Ich seh nur dich im Tunnelblick und die Stadt wird langsam leiser. Ich lass für dich das Licht an, obwohl's mir zu hell ist. Ich hör mit dir Platten, die ich nicht mag. Ich bin für dich leise, wenn du zu laut bist. Renn für dich zum Kiosk, ob Nacht oder Tag. Ich lass für dich das Licht an, obwohl's mir zu hell ist. Ich schaue mir Bands an, die ich nicht mag. Ich gehe mit dir in die schlimmsten Schnulzen. Ist mir alles egal, Hauptsache du bist da. Vom Rotwein und wir uns bis vorne an der Ecke meine große Jacke teilen. Revolverheld bei WDR 4. Ich lass für dich das Licht an. Am Tag der Philosophie. Ja, es ist besser, ein Licht anzuzünden, als das Dunkel zu verfluchen. Und das Licht, das man am Ende des Tunnels sieht, das kann aber auch einfach nur ein Idiot mit der Taschenlampe sein. Ja, Herr Sokrates-Bender. Und die anderen Lebensweisheiten und Sinnsprüche, die überlassen wir jetzt besser unseren Hörern, die dafür die 0800 5678 444 angerufen haben. Petra aus Wuppertal. Hallo, ich bin in Frankreich geboren und meine Oma hatte das Motto Ton sourire est un boomerang qui revient à toi. Also auf Deutsch, dein Lächeln ist ein Boomerang, der zu dir zurückkommt. Ich arbeite in der ambulanten Krankenpflege hier in Wuppertal und erlebe es jeden Tag, dass dieses Sprichwort stimmt und danach lebe ich. Hallo, Mike Hafermann aus Köln. Mein Motto ist, was du nicht willst, was man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. So bin ich bis jetzt immer am besten durchs Leben gekommen. Ist eigentlich ein guter Spruch, habe ich auch ungefähr 4-mal in meinem Poesiealbum stehen. Echter Klassiker. Ja, also es haben sich viele mit wirklich zum Teil hunderte Jahre alten Sprüchen gemeldet, die aber immer noch eine ganz aktuelle Bedeutung haben. Ich heiße Ursula Brenner-Beiler, komme aus Kürten. Mein Spruch lautet von Martin Luther, hier stehe ich kann nicht anders. Reichstag zu Worms, wo er seine Thesen widerrufen sollte, was er nicht getan hat. Der ist stark geblieben und das war ganz, ganz schwer. Und das wünsche ich mir heute auch manchmal. Mehr Ehrlichkeit und Mut, auch wenn nur in kleinen Dingen. Ja, mein Name ist Ebert Hanusch aus Hagen. Und eine Rasse von mir stammt eigentlich von den Cherokee-Indianern, soweit ich informiert bin. Und sie besagt, urteile nicht über deinen Nachbarn, bevor du nicht mindestens 100 Meilen in seinen Mokassin gewandert bist. Also man sollte nicht irgendwie vorschnell über Leute urteilen, sondern erst einmal sehen, warum sind diese Leute so, warum benehmen sie sich so, woran hat es gelegen. Alltagssprüche heute bei WDR 4. Und was ist so Ihre Lebensweisheit? Rufen Sie an 0800 5678 444. Coming into my room, and it's begging for me just to give it all to WDR 4, meine Lieblingshits. Still Großbritannien hat mehr zu bieten als nur Fish and Chips und die Queen. OMD sind wieder da. WDR 4 holt Orchestral Maneuvers in the Dark nach Nordrhein-Westfalen. Die Kultband aus den 80ern, OMD live, am 3. Dezember in Düsseldorf. Karten im Vorverkauf und alle Infos auf wdr4.de. WDR 4, meine Lieblingshits. Waterloo Sunset, die Kings bei WDR 4 am Donnerstag um 9:07. Heute mit ihren alltagstauglichen Weisheiten und natürlich auch mit denen der WDR 4 Stars. Hier zum Beispiel Christe Burke, don't pay the ferryman, also sinngemäß, bezahl den Fährmann bloß nicht, bevor er dich nicht sicher auf die andere Seite des Flusses befördert hat. Von wegen alltagstauglich. Ich bin letztens noch mit der Rheinfähre Walsum gefahren. Die erzählen dir was, wenn du da erst danach bezahlst. Christe Burkes Ferryman ist aber aus den 80ern. Vielleicht war das damals einfach noch anders, ja? Nee. Und von Walsum singt da auch nichts. Journey. is closer now, the search is on. Reading from a map in the mind. Yes, there's the ragged hill and there's a boat on the river. And when the rain came down, he heard a wild dog howl. Flashed and the thunder roared, and people calling out his name, and dancing bones that jabbered on him on the water. And then the ferryman said, there is trouble ahead, so you must pay me now. Don't do it. You must pay me now. Don't do it. And still that Kirche in WDR 4, heute mit Udo Reinecke aus Warburg. Ihr bringt mich in Teufelsküche. Kennen Sie diese Formulierung? Komisch. Noch immer reden wir von der Teufelsküche, in die wir gebracht werden, meist durch unsere Mitmenschen. Immerhin unterstellen wir denen das, wenn uns entfährt, ihr bringt mich doch in Teufelsküche. Dabei glauben 80% der Deutschen gar nicht mehr an die Hölle, wie eine relativ neue Umfrage bestätigt. In früheren Zeiten aber hat man sich tatsächlich vorgestellt, dass der Teufel die bösen Menschen zu sich holt, um sie in der Hölle eben in Teufelsküche zu braten. Und bitte bleiben Sie jetzt dran. Nicht alle Kirchenleute wollen Ihnen Angst machen oder Ihnen drohen, ganz im Gegenteil. Wenn ich mir überlege, wie oft nicht nur im Christentum Menschen mit Höllenqualen gedroht wurde und was man damit schon alles angerichtet hat, dann wird es mir heute noch Angst und Bange. Tatsache ist aber, leider, auch heute noch sprengen sich Menschen in die Luft und begehen Attentate, um vermeintlich in den Himmel zu kommen, statt in der Hölle zu landen. Auch wenn die Formulierungen wie Satansbraten oder Teufelsküche heute eher mit einem Augenzwinkern gebraucht werden, ein Satz wie »Ihr bringt mich in Teufelsküche« deutet für mich weniger auf die Hölle hin als auf unseren Umgang miteinander. Zurzeit bringen sich auf der ganzen Welt mal wieder jede Menge Menschen gegenseitig in Teufelsküche. Auch in meinem ganz privaten Lebensalltag bringen sich Nachbarn, Ehepartner, Schulkinder tagtäglich in Teufelsküche, und zwar ganz ohne den Teufel. Die Satansbraten und Teufelsküche sind wir alle. Ein Grund mehr, schon hier und jetzt für mehr Himmel zu sorgen. Es sprach Udo Reinecke aus Warburg. Das war Kirche in WDR 4. Sie hörten einen Beitrag der katholischen Kirche.